Die Schiffswerft Hongwon des Vereinigten Hochseefischereibetriebes Singapur-Koreas ließ das multifunktionale Fischfangschiff Hwanggumhae 09 1002, das über alle Bedingungen für Fischfang verfügt, vom Stapel. Am 13. Dezember gab es die Taufe vom neuen Schiff.